am Computer sitzen und dort in aller Ruhe nach jemandem suchen, der tickt wie man selbst. Darum geht es bei der Internetpartnersuche. Die Unternehmen, die die virtuelle Kontaktaufnahme möglich machen, sind zahlreich. Mehr als 2500 Anbieter gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Von der wohl größten Agentur Parship.de mit rund 2 Millionen Mitgliedern über Lovepoint, B2 bis hin zu der zweitefrühling.de. Sogar ein Angebot für einsame Landwirte ist dabei. www.landflirt.de. Der Soziologe Hans-Peter Blossfeld hat die Partnerwahl per Mausklick jetzt wissenschaftlich untersucht. Herr Professor Blossfeld, in Ihrer Studie ging es offenbar darum, herauszufinden, wie die Partnersuche im Internet abläuft. Wen haben Sie da befragt und wie sind Sie dabei vorgegangen? Also zunächst muss man sagen, wir sind erst am Beginn unserer Untersuchung. Also wir haben gerade erst begonnen. Wir haben eigentlich nur vorläufige Ergebnisse und keine Endergebnisse und wir haben jetzt von der DFG Geld bekommen, um diese Forschung richtig durchzuführen. Wir haben kleine Pilotstudien gemacht und dort haben wir einen Zugang in ein Online-Portal und wir wissen sozusagen, wie sich die Leute selbst beschreiben, wen sie anklicken, wie die Attribute sind von denjenigen, die angeklickt worden sind, ob die antworten und ob sich aus diesem Spiel heraus eine Beziehung ergibt oder nicht. Ja, kann man denn aus diesen Vorergebnissen bei diesem Ablauf der Partnersuche schon bestimmte Phasen identifizieren? Gibt es da Abläufe, die einigermaßen identisch sind? Ja, wir sind zunächst mal daran interessiert, herauszubekommen, wie die, wie das heißt, revealed preferences, also wie die Präferenzen der Leute überhaupt aussehen. Und da wir ja die Leute beobachten, ich muss nochmal sagen, anonymisiert beobachten. Wir wissen also nicht einzelne Personen, wir identifizieren die also nicht, sondern wir gucken uns das sozusagen neutral an und wissen, wie die Leute bei der Partnersuche vorgehen. Und daraus schließen wir, was die Leute für Präferenzen haben, was für sie wichtig ist und ob dann sozusagen, wenn ein Angebot übers Internet kommt, darauf geantwortet wird. Also wir haben beispielsweise in unseren Pilotstudien herausbekommen, dass bei Männern es wichtig ist, einen hohen Status zu haben, dass es wichtig ist, hohes Einkommen zu haben, hoher Bildungsabschluss. Das sind alles Merkmale, die dazu führen, dass man relativ häufig angeklickt wird. Bei Frauen spielt beispielsweise Bildung überraschenderweise eine geringere Rolle, obwohl die Frauen ja heute weit gebildeter sind als früher und da sich ein großer Wandel vollzogen hat in diesen ganzen geschlechtsspezifischen Attributen, scheint es noch immer so zu sein, dass so Bildungsniveau für die Männer sozusagen ein relativ untergeordnetes Merkmal ist. Also für die Männer, nicht für die Frauen, sondern für die Männer. Für die Männer, wollen die Frauen anklicken. Und das Internet als Medium, das die alten Klassenschranken aufhebt und die Ehe zwischen beispielsweise Maurer und Politikprofessorin möglich macht, wie sieht es damit aus? Also theoretisch ist es möglich, aber wir sehen, dass es da doch sehr klare Muster gibt. Also einmal haben Sie ja schon gesagt, gibt es ja verschiedene Portale für Landwirte, für Akademiker, also für verschiedene soziale Gruppen. Dadurch findet schon in gewisser Weise eine Vorselektion statt. Und dann ist es so, dass innerhalb dieser Portale natürlich auch so Merkmale wie Bildung oder Einkommen eine große Rolle spielen. Und wir haben herausgefunden in anderen Studien, dass man jemand präferiert, der einem ähnlich ist, ja, in Beruf, in Bildung. Und dann haben die Männer, wie gesagt, die Tendenz, auch nach unten zu gucken, also niedrig qualifiziertere Partnerinnen ins Auge zu fassen und die Frauen eher sozusagen nach oben zu gucken, also höher qualifizierte Partner ins Auge zu fassen. Wie sieht es denn aus mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder der Schaffung ganz neuer virtueller Identitäten? Das passiert ja zum Beispiel bei Second Life, aber das geht ja im Prinzip auch bei der Partnersuche im Internet. Also Beispiel gut aussehender, liebevoller, zärtlicher Mann sucht anschmiegsame Frau unter 40. Und wenn sie ihn dann trifft, muss sie feststellen, alles gelogen, der Typ ist ganz anders. Ja, in der Tat ist es so, dass man da viel weniger Informationen hat als bei der Partnersuche im Alltag. Ja, man hat optische Informationen nicht, man hat diese ganzen nonverbalen Informationen nicht, die normalerweise eine große Rolle spielen, wo man relativ rasch ja feststellen kann, ob da sozusagen eine Basis für eine Beziehung da ist oder nicht. Das passiert ja häufig in Sekundenschnelle. Diese Dinge sind nicht da. Natürlich ist sozusagen in dem Internet Tür und Tor geöffnet, hier falsche Identitäten aufzubauen. Aber wenn man wirklich an einer Partnersuche interessiert ist, dann wird so ein Schwindel, sage ich mal, früher oder später sichtbar werden. Und das ist meines Erachtens also keine besonders erfolgsversprechende Strategie bei der Partnersuche. Aber diese traditionellen Muster, die Sie vorhin ja auch schon mal ausgeführt haben, also dass die Männer eher auf Aussehen bei Frauen gucken und der Status für die Frauen bei den Männern ganz wichtig ist, das ist ja in der Tat sehr traditionell und es sind ja erst Vorergebnisse. Rechnen Sie damit, dass die sich stabilisieren? An sich finde ich das eher überraschend. Ja, ich denke, dass sich diese Dinge stabilisieren und daran sieht man auch, dass sozusagen traditionelle Geschlechtsstrukturen noch sozusagen hinter dem Rücken eine große Rolle spielen. Ja? Also wir haben das auch in anderen Studien festgestellt, beispielsweise wenn man sich den Heiratsmarkt anguckt, dass es für Frauen schwierig ist, einen Partner zu wählen, der sozusagen ein niedrigeres Bildungsniveau hat oder einen niedrigeren Beruf in Form von Prestige-Score oder so hat, dann kann man sehen, dass da Hürden bestehen. Ja? Also um es mal auf eine kurze Formel zu bringen, ein Arzt sozusagen hat kein Problem, eine Krankenschwester als Partnerin zu wählen. Eine Ärztin sozusagen würde gefragt werden, warum sie das tut, wenn sie das mit einem Pfleger tut. Ja, also da gibt es sozusagen ganz klare Mechanismen, die heute noch wirken. Es ist nicht selbstverständlich, für beide Geschlechter in beide Richtungen sozusagen einen Partner zu suchen. Also wir haben da verschiedene Ergebnisse jetzt vorliegen, aber unter theoretischen Gesichtspunkten kann man da noch sehr viel erschließen. Also insbesondere für uns ist es deswegen interessant, weil die Leute ja in ihrem Verhalten beobachtet werden. Das heißt, die antworten nicht auf Fragen, die man ihnen stellt und können dadurch auch kontrolliert antworten und einem irgendwas erzählen, sondern wir beobachten tatsächlich das Verhalten und können von dem Verhalten dann erschließen, sozusagen, was tatsächlich für Präferenzen dahinter stecken.